seinen Koffer eingepackt und südwärts ging die Fahrt. Mein Bruder ist ein Eroberer, unserem Volke viel Zahnrau. Und Grund und Boden zu kriegen, ist bei uns ein alter Traum. Der Raum, den mein Bruder eroberte, liegt am Quadramar-Massiv. Er ist 1,80 Meter lang und 1,50 Meter